my way. Yeah. I already surrender. Damn girl, that body's fire. You gon' remember my name. You need it, I need it. We can jump in the deep end. I wanna get lost in your love. I just wanna be close to you. I just wanna and do all the things you want me to. I just wanna be close to you. I just wanna and show you the way I feel. You made my love go. Hits der 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. You made my love go. In the morning we gon' do it again, wake up. I'ma do it like we just broke up and made up. Get on top of me and woke up a sweat. Woke up a sweat. See, we can do it any type of way that you want. I'm thinking maybe you're the right kind of wrong. I'm saying baby you won't ever forget my love. I just wanna show you the Abwechslung, mehr Hits, mehr Spaß. Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Keep on hoping with the cake by the ocean. Radio Kiepenkerl. Wir lieben das Münsterland. Hallo, mein Name ist Irmgard. Ich wohne hier in Osterwick seit 30 Jahren. Ich finde das total schön. Hier kann man super schön mit dem Hund spazieren. Und ganz schön finde ich jetzt auch unseren Dorfpark, der erneuert worden ist. Ich fühle mich einfach wohl hier in Osterwick. Das größte Modehaus im Münsterland auf über 3000 Quadratmetern? Natürlich Hollard in Südlohn. Willkommen im Haus der starken Marken, wo Service noch groß geschrieben wird. Hollard in Südlohn, das Besondere in Sachen Mode. Hollard.de. Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Mit 123 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 123 Autoteile in Dülmen, Lennartstraße 11. Sprache sprechst. Doch du bist eine von denen, die man nicht suchen darf, sondern irgendwann mal auf der Straße tritt.